Der Hüttenmops. An dem Huthaus bei Oberkarsdorf. Oder beim Stollen an der Naundorfer Brücke wurden früher viele von einem gespenstlichen Hunde erschreckt. Der Hüttenmops hieß. Er erschien auch in Olbernhau, Oberneuschönberg, Rotental, Grüntal und der Umgebung. Dort wurde er meist Hüttenmatz oder Hüttenmutz genannt. Diejenigen, welche ihn gesehen haben wollen, beschreiben ihn als einen großen schwarzen Pudel mit feurigen Augen, der des Nachts umherstrich und zuweilen sogar auf Bäumen angetroffen wurde. Der Hüttenmops soll ein böser Geist gewesen sein. Einst sprang er einem Fleischer auf den Rücken. Trotz allem Schüttelns, Betens und Fluchens konnte ihn der Mann nicht wieder herunterbringen, bis er vor seiner Tür angelangt gewesen sei. Daselbst verschwand der Hüttenmops mit höhnischem Schrei. Der Fleischer aber starb nach 3 Tagen. Auch auf der Straße zwischen Freiberg und Erbesdorf ließ sich früher der Hüttenmops in Gestalt eines riesenhaften Pudels mit feurigen Augen sehen. Man hielt ihn für einen verwandelten Bergbeamten, der ohne Rast von Grube zu Grube wandern musste.